Bank zu mir nach China, mir die Bank nach dir. Seit ich von dir wegging, sieht dich hier in Peking und verlangt nach dir. Sieh dir an den seidenen Pyjama, ich erwarte dich schon in Yokohama. Liebe Katharina, komm zu mir nach China und sei wieder gut zu mir. Katharina, komm zu mir nach China und sei wieder gut zu mir.